Telekom, Fernsprecher Sonnenallee, 126 Ecke Innenstraße an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein grünes Plakat mit der Aufschrift provisionsfrei zu vermieten. Heilpraxis, Fragezeichen, Kiezbüro, Fragezeichen oder Ihre Idee, Raumtoilette, ca. 108 Quadratmeter, rufen Sie an. Also das Ganze in der Sonnenallee 126. Ansonsten außer einem schreienden Terrorkleinkind keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.